Bayern 2. Radiotexte. Mit Antonio Pellegrino. Der Flaneur war stets ein Mann, der sich die Freiheit nahm, ganze Tage durch die Stadt zu flanieren, ohne die Notwendigkeit einer geregelten Arbeit nachzugehen oder irgendwann nach Hause zurückzukehren, um mit seiner Familie Zeit zu verbringen. Die Frauen hatten dagegen ganz andere Aufgaben und Verbindlichkeiten. Sie durften sich beispielsweise nicht draußen ohne Begleitung aufhalten. Selbst bei den ersten intellektuellen Frauen, den Feministinnen wie Priscilla Parkhurst Ferguson oder Griselda Pollock, kann man nicht von Flaneusen sprechen. Dennoch gab es immer Frauen, die die Stadt entdecken wollten, so wie ich es getan habe, als ich 20 war. Ich imagine que ces femmes elles aussi ont été également inspirées par la ville comme moi quand j'ai découvert la ville pour la première fois à l'âge de 20 ans. Herzlich willkommen zu unserer Lesung am Dienstag. Unser Gast, die amerikanische Schriftstellerin Lauren Elkin. Der Flaneur war seit langem der in Paris lebenden Autorin ein Dorn im Auge. Charles Baudelaire, Walter Benjamin, Joseph Roth, Theodor Fontane, um nur einige zu nennen. Seit dem 19. Jahrhundert haben berühmte Spaziergänger die Szene beherrscht, die Straßen erobert und mit ihren Streifzügen Geschichte geschrieben. Aber gab es nie Spaziergängerinnen? Frauen, die sich getraut haben, durch die Stadt zu bummeln, sie zu entdecken? Schon die Tatsache, dass die französische Grammatik keine weibliche Form des Substantivs Flaneur bietet, hat Lauren Elkin dazu veranlasst, Ausschau nach berühmten Flaneusen zu halten, ihrer Geschichte nachzugehen, ihren Spuren zu folgen. Dabei ist sie selbst zur Flaneuse geworden. C'était tout naïf de mon part parce que j'ai appris l'existence de cette figure, le flâneur, et bien sûr j'étais ensorcelée. Ich bin eigentlich ganz naiv an das Projekt herangegangen. Ich wusste, dass es die Figur des Flaneurs gegeben hat. Ich war am Anfang von der Idee fasziniert, durch Paris zu spazieren, zu bummeln, mich einfach umzuschauen, durch die Straßen zu irren ohne ein bestimmtes Ziel. Dabei war ich mir bewusst, dass es gerade in Frankreich und in Paris eine lange Tradition des Flanierens gibt und dass es dafür auch den Begriff des Flaneurs gibt, eben des männlichen Spaziergängers. Für mich lag also nahe, aus dem Flaneur eine Flaneuse zu machen. Daraufhin habe ich mit meinen Recherchen begonnen und habe festgestellt, dass es in der Geschichte Spaziergängerinnen gab. Man sprach zwar nicht schlecht über sie, aber irgendwie hatten sie kein Recht zu existieren wie ihr männliches Pendant im 19. Jahrhundert, zum Beispiel wie Baudelaire. Paris, Tokio, Venedig, London und ihre Geburtsstadt New York hat Lauren Elkin für ihre Promenaden ausgewählt. Hören wir ihre Eindrücke über The Big Apple und Long Island. Es liest Lisa Wagner. New York war meine erste Stadt. In meiner Kindheit fuhren meine Eltern gelegentlich die eine Stunde von Long Island nach New York, um mit meiner Schwester und mir ins Theater oder in ein Museum zu gehen. Damals, unter Bürgermeister Kotsch, war manchen Leuten nicht wohl dabei, ihre Kinder mit nach New York zu nehmen. Meine Eltern stammten beide aus den Außenbezirken, der Bronx und Queens, und hatten uns bewusst in den ruhigen Vororten am North Shore außerhalb der Stadt aufgezogen. Sie waren Teil eines Mittelschicht-Exodus gewesen und die Vororte entsprachen eher ihren Bedürfnissen. Meine Mutter mochte das beengte Gefühl allzu nahe Nachbarn nicht. Mein Vater mochte Boote und Werften. Beides gibt es auf Long Island reichlich. Dafür keine Menschen auf der anderen Seite der Wand. Wenn wir in die Stadt fuhren, wurden meine Eltern nervös und übervorsichtig. Sobald wir aus dem Midtown-Tunnel kamen, machte die automatische Türverriegelung schlagartig Klack. »Sieh niemandem in die Augen«, sagte meine Mutter jedes Mal, wenn wir zum Times Square kamen. Es waren die 1980er Jahre. Giulianis großes Aufräumprojekt lag noch ein Jahrzehnt in der Zukunft. Der Times Square war noch nicht asphaltiert, immer noch voller Stripclubs und Junkies, und religiöse Fanatiker mit Bärten und Megafonen riefen: »Brennen! Ihr werdet alle brennen!« Aber in meinen Augen ist es heute überlaufen mit Touristen, die für Fotos posieren, und Jugendlichen, die sich als Schlümpfe und Ninja-Turtles verkleiden, sehr viel beängstigender, als ich es damals empfunden habe. Nach der Highschool durfte ich mich nicht an Unis in der Stadt bewerben. Daher zog ich in den Norden, kurz vor die kanadische Grenze, und fing dort an, Musical zu studieren. Eisiger Wind wehte vom Lake Ontario zu uns herüber, und zu den Kursen mussten wir durch einen halben Meter hohen Schnee stapfen. Wenn meine Eltern zu Besuch kamen, saßen sie in einer meiner Schauspielklassen und sahen sich an, wofür sie mit ihrem Geld bezahlten. Wir mimten das Werfen und Fangen unsichtbarer Tennisbälle. Ein Jahr später, als mir klar wurde, dass ich von meiner Konstitution her nicht für die Bühne gemacht war, wechselte ich an die Columbia University, um Englisch zu studieren. Meine Eltern dankten dem Himmel und sagten keinen Ton gegen die Lage. Direkt südlich von Harlem. Von da an habe ich nur noch in großen Städten gelebt. Ich fühlte mich in den Menschenmengen zu Hause, umgeben von Lärm und Neonleuchten, mit dem Supermarkt unten im Haus, der rund um die Uhr geöffnet hatte, und dem äthiopischen Restaurant um die Ecke, in dem man fantastisches Essen zum Mitnehmen bekam. Es war, als wäre ich, kaum dass ich aus dem Haus ging, wirklich Teil dieser Welt, ein gebender und nehmender Teil und eins mit allen anderen. Es lässt sich schwer in Worte fassen, aber psychologisch betrachtet gab mir die Stadt das Gefühl, auf eine Art für mich sorgen zu können, wie ich es draußen in der Vorstadt nicht gekonnt hatte. Wenn ich jetzt nach Long Island komme, machen mir die leeren Straßen in der Wohngegend meiner Eltern Angst. Der bloße Anblick eines anderen Fußgängers wirkt deplatziert und bedrohlich. Nach Einbruch der Dunkelheit schaue ich nicht mehr aus dem Fenster, weil ich fürchte, jemanden zu sehen, der sich im Garten herumtreibt und zu mir hereinstarrt. Wenn ich allein zu Hause bin und es klingelt, gehe ich nicht an die Tür, sondern verstecke mich in einem fensterlosen Raum, im Bad oder in der Vorratskammer. Ich weiß, dass das unsoziales, fast schon pathologisches Verhalten ist. Ich bin überzeugt, die Vorstadt ist schuld daran. Der amerikanische Vororttraum wurde in Long Island geboren als Werk eines Mannes namens William Levitt, der, aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekehrt, riesige Flächen Land in Long Island aufkaufte, um dort ein Haus nach dem anderen für andere heimkehrende Veteranen zu bauen. Die Häuser, die er in Levittown errichtete, waren und sind auffallend gleichförmig. Immer dieselben eingeschossigen Quader aus vorgestanztem Holz, auf Betonfundamenten mit Dachboden in gleichmäßigem Abstand auf 1000 Quadratmeter Grundstücken. Weil sie billig im Bau und billig im Verkauf waren, war das ein erstaunlich erfolgreiches Geschäftsmodell. 1949 wurden 1400 Häuser am Tag verkauft. Ein Levittown-Haus lag irgendwo zwischen 7.990, heute 78.000, und 9.950 US-Dollar. Und eine Waschmaschine gab es gratis dazu. In den ersten Jahren ihrer Existenz hatten die Levittown-Häuser eine Klausel im Kaufvertrag, die eine Vermietung an Afroamerikaner untersagte. Die Geschichte von Suburbia, schreibt Rebecca Solnit, ist eine Geschichte der Fragmentierung. Davon abgesehen ist es eine Geschichte der Ausgrenzung. Nachdem sie aus den übervölkerten, verschmutzten Industriestädten geflohen sind, leben die meisten Amerikaner heutzutage in Vorstädten oder in den enormen Vorstadtkonglomeraten, die heute als Exurbs bezeichnet werden. Sie hofften auf ein Fleckchen Grün, ein bisschen Raum zum Atmen und die Möglichkeit, ihre Kinder an einem, wie man sagte, anständigen Ort aufwachsen zu lassen. Doch so überließen sie die verslammenden Städte den Armen und Entrechteten und trugen damit selbst zu einem Anstieg der Kriminalitätsrate bei, wodurch sie wiederum die Gründe für ihr Fortgehen bestätigt sahen. Es ist die Geschichte des Ausbrechens aus einem vielfältigen Kollektiv, um nur noch unter seinesgleichen zu leben. Wenn Vorstädter mit ihren Autos und Einfamilienhäusern eine Pufferzone gegen Begegnungen mit dem Fremden und anderen errichtet haben, ist das zum Teil auch das Ergebnis von Bebauungsplänen, die Städte in zweckgebundene Enklaven untergliedern. Wohn-, Geschäfts- und Industriegebiete sind streng voneinander getrennt und das bedeutet, dass man alle Strecken mit dem Auto zurücklegt, weil die Umlaufbahn zwischen Arbeit, Heim, Einkaufen und Freizeit immer größer wird. Ursprünglich als Schlafstädte in der Nähe von Eisenbahnstationen angelegt, um einfachen Zugang zu den angebundenen Städten zu bieten, gewannen die Vororte mit der Zeit an Autonomie und entfernten sich immer weiter von den Stadtzentren. Dies ist hauptsächlich die Schuld des Automobils, das in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts das wichtigste Fortbewegungsmittel wurde und ein komplex verschlungenes Straßennetz hervorbrachte, das sich immer enger mit der Landschaft verwob, jede Stadt mit jeder anderen verknüpfte und sie zu einer einzigen wuchernden Masse verschwimmen ließ, deren Bestandteile sich untereinander nicht mehr ohne weiteres zu Fuß erreichen ließen. Dass Vorstädte heute so aussehen, wie sie aussehen, ist auf den Versuch zurückzuführen, sie am Autoverkehr auszurichten. Ein Stadtplaner, der diese neue Art von Verkehr durch die Wohngebiete schleusen musste, entwickelte 1929 die Idee, das Rasterlayout der Metropolen durch gewundene Vorortstraßen zu ersetzen. An diesen Binnenstraßen wurden Wohnviertel angelegt, miteinander verbunden durch Ausfallstraßen, an denen sich sämtliche Geschäfts- und Gewerbeangebote fanden, die der Ort brauchte. Die Nachbarschaft wurde zu einem Schlagwort für einen fast schon utopischen Lebensstil, in dem Nachbarn sich einander verbunden fühlten und in dem man ohne Gefährdung durch den Straßenverkehr zu Fuß zur Schule und zur Arbeit gehen konnte. Die Realität der Vororte hat sich anders entwickelt. Wenn man alle Wege mit dem Auto zurücklegt, führt das letztlich nur dazu, dass die Einwohner zur Arbeit und Freizeitgestaltung weite Strecken fahren, was garantiert nicht zur Entwicklung eines lokalen Zusammenhalts beiträgt. Mit dem Aufkommen der privaten Unterhaltungselektronik wie dem Radio und später dem Fernsehen zogen sich Familien in ihre behagliche Privatsphäre zurück und die Einheit des Wohngebiets wurde weiter untergraben. Leider dienten diese in sich geschlossenen Anlagen bald als Vorwand für scheußliche Beispiele ethnischer und sozialer Segregation. Wir hatten keine Gelegenheit zu sehen, wie andere Menschen lebten. Unser einziger Zugang zur Außenwelt war der Fernseher und dessen Bildschirm zeigte uns Visionen von weißen Vorstadtfamilien, die sich kaum von unseren eigenen unterschieden. Die Vorbilder, die unsere Kultur lieferte, waren ohne Autos nicht denkbar. Die Fernsehserien der 80er und frühen 90er handelten hauptsächlich von weißen Vorstadtfamilien. Die Bill Cosby Show, eine der wenigen Ausnahmen, spielte in New York. Doch die Kulisse hatte mit einem echten Häuserblock in der Stadt nicht viel mehr zu tun als die aus der Sesamstraße. Selbst in Full House, das in San Francisco spielt, sieht man die Familie im Auto über die Golden Gate Bridge fahren. Filme begannen in Vororten. Gelegentliche Ausflüge in die große, böse Stadt entpuppten sich als gewaltige Abenteuer. Ferris macht blau, die Nacht der Abenteuer. Und am Schluss waren alle wieder wohlbehalten zu Hause in ihren riesigen Kolonien. In vielen Vororten gibt es keine Gehwege. Wenn meine Eltern mit dem Auto unterwegs sind, mache ich mir Sorgen und beende unsere Telefongespräche mit »Fahrt vorsichtig« statt mit »Ich hab euch lieb«. Sie fahren überall mit dem Auto hin. Freunde von ihnen wohnen gerade mal ein paar Straßen weiter, 5 Minuten zu Fuß, maximal 7. Aber sie besuchen sie mit dem Auto. Für Menschen, die nicht in Vororten wohnen, ist das schwer zu verstehen. Aber ich würde nicht wollen, dass meine Eltern zu Fuß gehen. Tagsüber wäre es okay. Aber die Straße ist kurvig und hügelig und schlecht beleuchtet. Die Autofahrer rechnen nicht mit Fußgängern auf der gehweglosen Fahrbahn. Es ist irritierend, jemanden zu Fuß gehen zu sehen, der nicht entweder einen Hund dabei hat oder einen Jogginganzug trägt. Ganz besonders ungewöhnlich ist der Anblick eines Fußgängers an den Ein- und Ausfallstraßen, an denen die Geschäfte liegen. Wer kein Auto besitzt, gehört einer speziellen Art von Vorstadtunterschicht an, einer Kaste von Unberührbaren, die nur dann sichtbar werden, wenn sie deplatziert sind. Zum Beispiel zu Fuß auf einer Straße, auf der alle anderen mit dem Auto fahren. Ist New York nun geeignet zum Flanieren, Lauren Elkin? Non, pas du tout. New York, ce n'est pas la ville idéale pour flâner. En fait, ça dépend. Il y a pas mal de livres qui... Eigentlich nicht. Wobei es Autoren, Schriftsteller gibt, die das Gegenteil behaupten und darüber viele Bücher geschrieben haben. Ich bin dort geboren. Es ist die erste Großstadt, die ich kennengelernt habe. Ich bin in Long Island, also in der Peripherie, aufgewachsen. Später bin ich in die Stadt, New York City, gezogen, um am Barnett College zu studieren, das zur Columbia University gehört. Gewohnt habe ich in der Upper West Side. In dieser Zeit habe ich gelernt, dass ich vieles zu Fuß unternehmen konnte. Das heißt, ich konnte überall hingehen, ohne auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen zu sein oder das Auto zu benutzen. Das war nicht selbstverständlich. Denn als jemand, der in der Peripherie aufgewachsen ist, muss man ein Auto haben, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. New York zu Fuß zu erleben, hat mir damals ein großes Vergnügen bereitet. Leute zu beobachten, zu entdecken, wie die Stadt architektonisch aufgebaut ist, wie Menschen in der Stadt leben. In dieser Zeit war New York für mich sehr wichtig, weil ich gleichzeitig viel über mich gelernt habe. Nach einiger Zeit fühlte ich mich jedoch eingeengt. Ich wohnte in Manhattan, das eigentlich eine Abfolge, ein Raster von großen Avenues ist, die von Nord nach Süd, von Ost nach West führen. Und das war's. Et donc c'est plus ou moins une succession de grandes avenues qui mènent, you know, Nord au Sud ou Est à Ouest. Et c'est tout. Was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen London und New York? Il y a très peu de différence entre les deux villes, en fait. Et je crois que ces deux villes-là se ressemblent beaucoup. Eigentlich ähneln sich beide Städte sehr. Die Londoner und New Yorker stehen immer unter Strom. Sie haben es immer eilig. Anders in Paris. Jeder denkt in Paris, dass es immer nur der andere eilig hat. Dennoch ist der Rhythmus ein anderer. Jeder nimmt sich die Zeit, die er braucht. In New York gilt immer noch die Devise Time is money. In London und New York ist das Flanieren so etwas wie eine Suppe. Subversive Tätigkeit. Das heißt, flanieren kann man nur, wenn man nicht an das Geld denkt, das man dabei verlieren könnte. In der britischen Hauptstadt gibt es eine große Tradition an Flaneuren. Heute nennt man sie Psychogeographen, die untersuchen, welchen Einfluss die architektonische oder geografische Umgebung auf die Wahrnehmung und das psychische Erleben hat. Hören wir nun Ihre Erlebnisse in London. Ich stehe auf der Bloomsbury Street. Aber bei Google Maps heißt sie Bedford Square. Ich überprüfe die Namen der gelben Londoner Straßen, die kreuz und quer über das kleine Display meines Blackberries laufen und klicke auf Hier suchen. Ich tippe Bloomsbury Street ein. Das Suchfeld schlägt mir Alternativen vor. Meinten Sie Bloomsbury Way oder Bloomsbury Square? Es möchte nützlich sein, doch das ist es nicht. Der blaue Punkt blinkt an einer Kreuzung, die ganz offensichtlich nicht die ist, an der ich stehe. Ich kann die Entfernung zwischen dem Ort, an dem ich bin, und dem, an dem ich sein müsste, nicht einschätzen, weil ich nicht weiß, wo mich die Karte vermutet. Aber was, wenn ich nicht da bin, wo ich zu sein glaube? Wo bin ich? Eine Smartphone-induzierte Existenzkrise. Wohin ist die Oxford Street verschwunden? Wohin ist Norden verschwunden? Während ich um eine Straßenecke nach der anderen biege, divergieren die Karte auf meinem Handy und die Straßen vor meinen Augen zu einer Unzahl nahezu identischer Namen. Bedford Square, Bedford Avenue, Bedford Court Mansions. So stehe ich jetzt in einem hyperbewussten Zustand der Verwirrung auf dem Bloomsbury Bedford Street Squareway. Jeder kleinste Hinweis erscheint bedeutsam. Aber was er bedeutet, werde ich nie erfahren. Ich denke an einen berühmten Vortrag, den Virginia Woolf 1922 vor Freunden in ihrem Memoir Club hielt und in dem sie es für nötig hielt zu fragen, wo endet Bloomsbury, was ist Bloomsbury, schließt es beispielsweise den Bedford Square mit ein. Soweit ich das beurteilen kann, ist ganz Bloomsbury im Bedford Square enthalten, von dem aus es kein Entrinnen gibt. Ich hatte geglaubt, ich würde mich in dieser Gegend auskennen. Durch die Tottenham Court Road bin ich schon viele, viele Male gelaufen. Heute aber bin ich auf unerwartet viele Baustellen gestoßen und bin aufgeschmissen. Irgendwo tief in den Eingeweiden der Stadt wird etwas gebaut und hier oben, auf ihrer Haut, haben sich die vertrauten Gesichtszüge verformt. Genauso gut hätte ich in die Innenstadt von Peking abgebogen sein können. Ich muss zu einer Konferenz im Senat. Ich gehe ein Stück weiter in die Richtung, die ich für die richtige halte. Nichts kommt mir bekannt vor. Ich frage einen Bauarbeiter, ob er die Mallet Street kennt, weil ich denke, wenn er das Gebiet hier umbaut, muss er doch ein Gefühl für die Gegend haben. Mallet? Fragt er. Ich buchstabiere es. Er kennt sie nicht. Wie heißt die Straße, in der wir hier sind? Frage ich. Er weiß es nicht. Ich deute die Straße hinunter, wo ein bisschen Grün zu sehen ist. Ist das da drüben Russell Square? Warum fragen mich immer alle, wo Russell ist? Gibt er zurück. Ich bedanke mich und lasse ihn weiterarbeiten. Die Konferenz fängt in 10 Minuten an und ich muss einen guten Eindruck machen. Ich bin frisch gebackene PhD und will mich in den Arbeitsmarkt stürzen, was bei der aktuellen Wirtschaftslage respekteinflößende Aussichten sind. Da will ich nicht diejenige sein, die am ersten Tag zu spät kommt. Ich darf nicht negativ auffallen. Lasst mich bitte einfach reinschlüpfen. Warum habe ich nicht mehr Pufferzeit eingeplant oder meinen Stadtplan mitgebracht? Warum muss ich mich jedes verdammte Mal verlaufen? Aufs Geratewohl oder einer Ahnung folgend biege ich links ab und stehe direkt vor dem Senat. Es ist seltsam, dass ich mich ausgerechnet in Bloomsbury verlaufe, wo ich mich einmal besser auskannte als an jedem anderen Fleck in London. Zum ersten Mal war ich 2004 da, dem Sommer vor meinem Umzug nach Paris, und zwar wegen einer Konferenz anlässlich des 100. Jahrestags von Virginia Woolfs Umzug von Kensington, wo sie aufgewachsen war, nach Bloomsbury. Nach dem Tod ihres Vaters verließen Woolf und ihre Geschwister ihr Elternhaus am Hyde Park Gate 22 und fingen in einer für damalige Zeiten ungewöhnlichen Gegend ein neues Leben an. Woolf blieb bis vor ihrem Tod in Bloomsbury, mit Ausnahme von 10 Jahren, in denen sie mit ihrem Mann in der Vorstadt lebte. Dieser Stadtteil verlieh ihr Kraft und Inspiration und sorgte dafür, dass ihre Schreibfeder nie austrocknete. Ich wohnte in der Gower Street, einer Straße mit Reihenhäusern, die zu Hotels umgebaut worden waren, mit Gemeinschaftsbädern auf dem Treppenabsatz zwischen den Etagen. Jene Art leicht verwohnter britischer Etablissements, die Waschbecken und einen Teekessel in den Zimmern haben. Ich malte mir aus, wie ich hier in den 1920ern als alleinstehende junge Frau ein möbliertes Zimmer bewohnt hätte. Vielleicht als Angestellte in einem Reisebüro wie Emmeline in Elizabeth Bowens »Die Fahrt in den Norden«. Es war Juni und der Gegensatz zu meinem ersten London-Besuch an einem regnerischen, nassen Januartag 1999, als ich mir die schlimmste Bronchitis meines Lebens holte, hätte größer nicht sein können. Bloomsbury revidierte den miesen ersten Eindruck, den ich nach einer erbärmlichen Touristenrundfahrt über Trafalgar Square, Piccadilly Circus und zu Madame Tussauds von London gehabt hatte. Ich weiß noch, wie empört ich im Eurostar zurück nach Paris saß. »Warum schert sich überhaupt jemand um London?«, schrieb ich in mein Tagebuch. Doch im Juni 2004 hatte London zum ersten Mal die Röcke gelüpft und ein kleines Stück wohlgeformten Knöchel aufblitzen lassen. »Ach«, dachte ich, »jetzt verstehe ich.« Ich erstand ein paar zerlesene, orangefarbene Penguin Classics in einem Antiquariat und bekam an einem Picknicktisch vor einem Pub meinen ersten Pimm's Cup serviert. Bei Pratt deckte ich mich mit Essen ein und setzte mich damit auf dem Rasen im Russell Square in die Sonne. Dabei beobachtete ich andere Menschen, die dasselbe taten. Mit meinem Außenseiterblick hielt ich sie für Londoner, die das Leben in ihrer Stadt genossen, aber genauso gut hätten es Amerikaner bei ihrem zweiten Besuch in London sein können, die den Zauber der Stadt in vergleichbaren Schritten entdeckten wie ich. Weil ich London aus Woolfs Perspektive sehen wollte, nahm ich mir vor, die Orte ausfindig zu machen, an denen sie gelebt hatte. Ich schlenderte am Tavistock Square entlang, wo sie von 1924 bis 1939 gewohnt hatte. Im Park in der Mitte stieß ich auf eine Bronzebüste von Woolf, die ich nicht mochte. Später erfuhr ich, dass sie von jener Gruppe aufgestellt worden war, die auch die Konferenz organisierte, die ich besuchte. Die Bronze war narbig und knotig, die Haut grob und schuppig, als wäre Woolf nicht 59, sondern 100 Jahre alt geworden. Ich versuchte sie mir mit weicher Haut und weichen Haaren statt der harten Bronze vorzustellen, aus der jemand ein expressionistisches Bild der großen Schriftstellerin geschmiedet hatte, und ich fragte mich, was für Schuhe sie trug. Büsten haben nie Schuhe. Hier war Bloomsbury Square, hier hatte Woolf die meiste Zeit ihres Lebens gewohnt und hier waren die meisten ihrer Romane entstanden. Ich umrundete den Platz mehrmals, konnte ihr Haus jedoch nicht finden. Ich wusste noch, dass es die Hausnummer 52 hatte und dass es im Krieg ausgebombt worden war. Doch mir war nicht bewusst gewesen, dass an dieser Stelle jetzt das Tavistock Hotel stand. Ein moderner Bau aus Backstein und Glas mit einer institutionellen, irgendwie medizinischen Anmutung. Während ich so dastand und den gleichmäßigen, strukturlosen Backstein betrachtete, strömten 1 Million Augenblicke aus Woolfs Leben auf mich ein. Als würde ich sie alle gleichzeitig erleben. Als würde sich durch Lesen und Erinnern die Zeit verdichten. Wie Woolf an einem Tag Mitte der 1920er Jahre an diesem Platz spazieren geht und sich, wie sie schreibt, in äußerster Geschwindigkeit zum Leuchtturm ausdenkt. Wie sie eine Wohnung in der Bedford Row oder am Bedford Place oder Square findet, die nur möbliert vermietet wird, während die Woolfs jedoch bereits eigene Möbel besitzen. Wegen ihrer Unerreichbarkeit erscheint ihr die Wohnung als die beste in ganz London. Wie sie 1930 durch die Oxford Street spaziert und dabei einen handgreiflichen Streit beobachtet, die Menschen stoßen sich gegenseitig vom Trottoir, alte barhäuptige Männer, ein Autounfall etc. Allein durch London zu gehen, ist die größte Erholung. Wie sie Evie Lucas für das Times Literary Supplement bespricht und ihr bewusst wird, ich persönlich finde, wir sollten bereit sein, über jede Straße der Stadt ein eigenes Buch zu lesen und dann immer noch mehr zu wollen. Wie sie 1925 in ihr Tagebuch schreibt, ich liebe dieses Londoner Leben im Frühsommer, das Schlendern durch die Straßen und durch Streifen der Plätze. Dieser Moment in die Jahre, als Peggy sich an die Bombardements von 1918 erinnert und bei sich denkt, auf jedem Plakat, an jeder Straßenecke stand Tod oder schlimmer, Tyrannei, Brutalität, Folter, der Untergang der Zivilisation, das Ende der Freiheit. Wir hier, dachte sie, ducken uns nur schutzsuchend unter einem Blatt, das vernichtet werden wird. Und wie Woolf dann 1940 am Tavistock Square entlang geht und das zerbombte Gerippe ihres Hauses erblickt. Keller nur noch Schutt. Die einzigen Überreste ein alter Korbstuhl aus der Zeit am Fitzroy Square und Penmans Schild zu vermieten, sonst nur Backsteine und Holzsplitter. Eine Glastür im Nachbarhaus hing herunter. Ich konnte sehen, dass von meinem Studio gerade noch ein Stück Mauer stand. Ansonsten Schutt, wo ich so viele Bücher geschrieben habe, wo wir so viele Nächte saßen, so viele Gesellschaften. 1940 und 1941 lebten sie und Leonard hauptsächlich in Sussex. Doch sie kamen so oft wie möglich in die Stadt, streifte umher und sah sich die Zerstörung an. »Es zerriss mir das Herz«, schrieb sie an Ethel Smyth. »Die Leidenschaft meines Lebens, das heißt die Londoner City, London, völlig zerbombt zu sehen. Es sei ihr vorgekommen wie eine tote Stadt.« Sie wurde sentimental und fragte Ethel, »Hast du dieses Gefühl für bestimmte Gassen und kleine Höfe zwischen Chancery Lane und City?« Dann, im Februar 1941, klagte sie in ihrem Tagebuch, sie habe schon lange keine Spaziergänge mehr gemacht und sorgte sich nicht zufällig im selben Eintrag, »aber ob ich je wieder einen dieser Sätze schreiben werde, die mir so intensive Lust bereiten?« Eine Woche später ging sie mit den Taschen voller Steine in die Ouse. Die Radiotexte am Dienstag mit der amerikanischen Autorin Lauren Elkin und ihren Streifzügen durch New York, London, Venedig und Paris. Flanieren Frauen anders als Männer? Lauren Elkin. Pour commencer, sur le plan pratique, on porte des chaussures différentes que les hommes. Die Unterschiede beginnen schon bei der Kleidung, beim Schuhwerk. Ich liebe flache Schuhe. Im Buch erwähne ich George Sand. Als sie nach Paris kam, war sie wie eine Tochter aus gutem Hause angezogen, mit voluminösen Kleidern, mit Stiefeletten. Das alles fand sie nicht gerade praktisch oder bequem, um in der Stadt zu spazieren. Deswegen entschied sie sich für Männerkleidung, ließ sich eine Redingote, eine Art Kittel, schneidern. Und so zog sie durch die Stadt. Aber vor allem war es ihr wichtig, keine Männerblicke auf sich zu ziehen. In ihrer Autobiografie schreibt sie, dass sie es liebte, ganz allein durch die Stadt in ihrer Männerkleidung zu bummeln, ohne Aufsehen zu erregen, in jedes Café, in jedes Theater gehen zu können, sich in der Menge zu verlieren. Heute ist es immer noch so, dass eine Frau die Blicke der Männer auf sich zieht, ohne es zu wollen. Ich trage immer eine weite Jacke, feste Schuhe und trotzdem gibt es immer noch Männer, die mich mit ihren Blicken verfolgen. Eines Tages wird das aufgrund des Alters wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein. Lauren Elkin lebt bereits seit 20 Jahren in Paris. Sie hat mittlerweile auch die französische Staatsbürgerschaft. Die französische Kapitale ist zu ihrer Heimat geworden. Die Stadt an der Seine, deren berühmtes Wahrzeichen gestern Abend den Flammen zum Opfer fiel. Als wir vor einigen Tagen das Gespräch mit Lauren Elkin aufnahmen, dachte keiner von uns, dass bei den Renovierungsarbeiten von Notre-Dame eine solche Katastrophe passieren könnte. Lauren Elkin und ihre Erkundungstour durch Paris. Wenn die Straßenarbeiter in Paris die Straße aufreißen, ist es, als würden sie den Vorübergehenden einen Einblick in längst beendete Revolutionen geben, über die schon lange Gras gewachsen ist. Wie tief müssten sie baggern, um zu den Pflastersteinen zu kommen, die nach 1848, nach 1830 ersetzt worden sind? Ich denke darüber nach, wer auf diesen Steinen laufend die nächste Revolution geplant haben mag. Was treibt jemanden dazu, seine Finger in die oberste Schicht von Paris zu bohren, als wäre sie nichts weiter als Sand, und den Stein aus seiner Verankerung zu hebeln, womöglich mit einem Meißel oder einem Spaten? Sous les pavés la plage, unter dem Pflaster der Strand, hat jemand an die Wände der Stadt gespräht, manchmal an genau jene Wände, auf denen bereits Défense d'afficher stand, plakatieren verboten. Défense de ne pas afficher, es ist verboten, nicht zu plakatieren, schreibt 1968 jemand an eine Wand der Sciences Po. Was sieht man von einer Revolution, nachdem sie vorbei ist? Vielleicht eine bessere Welt. Ein paar Veränderungen in der Gesellschaftsstruktur. Aber nicht immer. Manchmal verändert sich überhaupt nichts. Die Menschen müssen so viel hoffen, wenn sie die Straßen aufreißen und an Barrikaden kämpfen, sinniert die junge Frau in Elizabeth Bowens 1935 erschienenem Roman »Das Haus in Paris«. Aber egal, wer gewinnt, die Straßen werden neu gepflastert und die Straßenbahnen fahren wieder darüber. Karen sehnt sich nach einem totalen, unwiderruflichen Umbruch. Doch die Welt, in die sie hineingeboren wurde – Oberschicht, Regent's Park, georgianische Londoner Reihenhäuser – widersteht allen Bestrebungen nach Wandel. Sie spricht eher von privaten Revolutionen, dem Niedergang von Sitten und Familie, der Grenzüberschreitung im Zentrum des Romans, von der sie später behauptet, sie sei nie passiert. Die Stadt wird mir fremd vor lauter Veränderungen. Ein Menschenherz, ach, verändert sich nicht so schnell, schrieb Baudelaire. Ach, das alte Paris verschwindet mit erschreckender Geschwindigkeit, seufzte Balzac. Der surrealistische Dichter Louis Aragon verfasste ein Klagelied auf die Passage de l'Opéra, die 1822 erbaut wurde, 1925 jedoch abgerissen werden sollte, um Platz für den Boulevard Haussmann zu schaffen. Sie bestand aus der Thermometergalerie, der Barometergalerie und der Uhrwerkgalerie, allesamt Technologien zur Vermessung der Umwelt, und war somit das ideale surrealistische Gelände. In seiner Autobiografie Panegyricus beklagt sich Guy Debord: Der Anblick der Seineufer lässt uns trauern. Hier ist nichts weiter als ein vor motorisierten Sklaven wimmelnder Ameisenhaufen. Wenn Baudelaire seufzt, ein Menschenherz, ach, verändert sich nicht so schnell, spricht er gewissermaßen von einer Frequenz von Veränderungen, die das menschliche Herz nicht erfassen kann. Kräfte des Wandels, welche die individuellen Kapazitäten überschreiten. Spuren der vergangenen Stadt sind gewissermaßen Spuren der Personen, die wir einst hätten sein können. Hier und dort finden wir sie und fetischisieren sie. Ein Stück verblasster Reklame an der Seitenwand eines Hauses, die stillgelegte Eisenbahnstrecke, die unter dem Namen Petite Ceinture bekannt war und deren Überreste man an Orten wie dem Park Montsouris und Ménilmontant sieht, eine in den Boden eingelassene Gedenktafel nahe meiner ehemaligen Wohnung, die jeden, der sie bemerkt, darüber informiert, dass unter seinen Füßen die Bièvre fließt, die 1912 zu Zwecken der öffentlichen Abwasserentsorgung kanalisiert und in den Untergrund verlegt wurde. Wir betrachten Fotos von Ajay und Marville und versuchen uns vorzustellen, dass diese Menschen, die in uns unbekannten Straßen mit ihren Schürzen und flachen Mützen in Türrahmen lehnen, keine Figuren aus einem Solarroman sind, sondern echte Menschen, die gelebt und geatmet haben und lange genug stillhielten, um auf Film gebannt zu werden. Anders als viele ihrer Mitbürger in diesen fotografischen Stadtlandschaften, die sich zu schnell bewegten, um vom langsamen Blick der Kamera erfasst werden zu können. Man muss innehalten. Das ist der einzige Weg, sich unsterblich zu machen. Auf den Boulevards halte ich stets Ausschau nach Geistern. So viele Menschen sind durch Paris gekommen. Haben sie irgendwelche Spuren hinterlassen? Manche Teile der Stadt scheinen noch von alten Seelen bewohnt zu sein, die nicht fortgehen wollen. Bis hinauf zur Porte Saint-Denis und zum Saint-Martin glaube ich, sie spüren zu können. Menschenströme, Männer mit Melonen und Frauen in langen Röcken. Ich spüre, wie sie sich an mir vorbeischieben, zusammen mit den Menschen aus meiner eigenen Zeit, mit unbedeckten Köpfen und kurzen Röcken. Andere Orte hingegen wirken vollkommen leer. Eine Tabula rasa, wie die nagelneue Stadt in der Stadt in der Nähe der Bibliothek im 13., die mit ihren Bürgersteigen und makellosen neuen Häusern ganz aus Glas und Stahl ein bisschen an Anytown in den USA erinnert. Man kann sich kaum vorstellen, dass hier je etwas anderes oder jemand anderes gewesen sein soll, dass dieses Stück Erde nicht von Immobilienfirmen erschaffen wurde, um von Rendergeistern bevölkert zu werden. Die meisten wichtigen Augenblicke meines Lebens haben sich hier abgespielt, da ich an der Schwelle zum Erwachsenwerden hergezogen und geblieben bin. Glück entwickelt sich. Aus dem Nichts kristallisierte sich Freude heraus. Mein Leben pulsierte in den Straßen mit denen so vieler anderer. Schlüsselstellen meines emotionalen Stadtplans von Paris glühen für einige Zeit hell auf, dann vergehen Licht und Hitze wieder. Ich kann beispielsweise an diesem Brunnen an der Comédie Française vorbeigehen, ohne daran erinnert zu werden, dass ich dort mal jemanden geküsst habe, oder an der Wohnung vorbeilaufen, in der ich mit meinem Ex gewohnt habe, ohne an ihn zu denken. Was nicht heißt, dass diese Orte ihre emotionale Aufgeladenheit verloren hätten. Doch ist etwas Unerwartetes nötig, um ein Streichholz anzureißen und die Luft in Brand zu stecken. Ein unerwartetes Gesicht, ein Lied, jemandes Rasierwasser. Diese Signale aber treten in meiner ganz persönlichen Frequenz auf. Für jemand anderen hätten sie keinerlei Bedeutung. Wir alle haben solche Signale, auf die wir reagieren, und solche, die wir lieber nicht bemerken wollen. Orte erinnern sich an Ereignisse, notierte James Joyce in den Randnotizen zu Ulysses. Ich will Beweise sehen, Inschriften des Vergangenen, die über das hinausgehen, was man in Büchern lesen kann. Ich will die Stadt lesen wie ein Buch. Krieg, der sich in die Oberflächen von Gebäudefassaden eingeschrieben hat. Einschusslöcher. Gedenktafeln, die uns sagen, wer wo gestorben ist. Sacré-Cœur hockt wie eine neobyzantinische Hochzeitstorte auf dem Mont des Martyrs, eine architektonische Abbitte für das Blutvergießen der Pariser Kommune. Von der Kommune erfuhr ich erst als Studentin an der Pariser Uni und war fassungslos. Zigtausend Tote und das vor nur 130 Jahren? Es erschien mir erschreckend barbarisch. Warum hatte ich noch nie davon gehört? Gedenktafeln markieren die Stellen, an denen in den 40ern jüdische Kinder aus ihren Schulen deportiert oder Resistant erschossen worden waren, manchmal akzentuiert mit einer Metallvase mit längst verwelkten Nelken. Mindestens einmal pro Woche komme ich an der Gedenktafel im Gehweg der Rue Monsieur le Prince vorbei, die Malik Oussekin gewidmet ist, jenem Studenten, der 1986 während einer Studentendemonstration von der Polizei totgeprügelt wurde. Er hatte nicht einmal an der Demonstration teilgenommen. 1961 verschlang die Seine 100 Algerier. Hineingeworfen wurden sie von Polizisten unter dem Kommando des Nazi-Kollaborateurs Maurice Papon, weil sie für die Nationale Befreiungsfront demonstriert hatten, die in Frankreich Bombenattentate im Namen der algerischen Unabhängigkeit verübte. Das war der Vorwand. 1961 sprähte jemand «Ici on noie des Algériens», hier ertränkt man Algerier, an die Mauer der Brücke. Heute gibt es an der Pont Saint-Michel ein Denkmal, doch das Wasser trägt keine Spuren von ihnen. Paris mit seiner eiligen, brodelnden, ungestümen Bevölkerung hatte schon immer ein Faible für Aufstände, wie Théophile Lavallée 1845 schreibt. Doch heute zeigt es der Welt, allen Revolten und Morden zum Trotz, ein ruhiges Gesicht. Unternimmt man einen Streifzug durch die unteren Ebenen der Gare du Nord oder sieht sich die Polizeiserie Engrenage an, kann man schnell die schwelenden Dissonanzen ausmachen in der Stadt von heute. Und doch gibt es Straßen, in denen man all das vergessen kann. Orte, die so schön sind, als wären sie noch nie von irgendeinem Konflikt berührt worden. War dieses Fleckchen Erde schon immer so wunderschön? Ist den Römern das Licht hier aufgefallen? Doch die Schönheit von Paris ist in hohem Maße menschengemacht, gefertigt aus Spekulation und Konflikten. Im ausgehenden 17. Jahrhundert übertrug Louis XIV. Seinem Minister Jean-Baptiste Colbert die Entscheidung, welcher Stein sich am besten zum Bauen eigne. Sie suchten einen neuen Steinbruch, da in den bisherigen, direkt unter der Stadt, die vorhersehbaren Konsequenzen eintraten. Diese Steinbrüche, die Charles Axel Guillaumot abstützen ließ, wurden später genutzt, um die vielen Knochen vom Cimetière des Innocents zu entsorgen, als dieser Ende des 18. Jahrhunderts geschlossen wurde. Colbert meldete, im Département Oise habe eine Kommission einen Steinbruch gefunden, der bequem per Schiff zu erreichen sei und dessen Steine zu jenen passten, aus denen Notre-Dame erbaut worden war. Seither kommen die Steine für Pariser Gebäude aus den Kalksteinbrüchen von Saint-Maximin. Hat man damals gewusst, dass die Häuser, die sie bauten, das Licht einfangen und reflektieren würden? Und wer hat die schräg abfallenden Schieferdächer gezeichnet? Die Schornsteinaufsätze, deren Mauerwerkstücke von der Dachbiegung aufragen, wie die Spitze des Portebras einer Ballerina? Die tänzelnd erhobenen Finger, ein surrealistisches Symbol für aufsteigenden Rauch. Manche dieser Häuser verdanken ihre Existenz Osmans entschlossenem Plan, Paris zu modernisieren. Er riss ganze Stadtviertel nieder und vertrieb tausende Anwohner, um Platz für die Boulevards zu schaffen, die wir heute als so typisch für Paris wahrnehmen. Sie repräsentieren gleichermaßen eine überwältigende stadtplanerische Meisterleistung und eine atemberaubende Missachtung des Lebens der einfachen Menschen. Ich bestaune die Schönheit der Boulevards, betrachte aber ihre Größe mit Argwohn. Wurden sie doch dafür geplant, Truppenbewegungen und Warentransporte innerhalb der Stadt zu erleichtern, um einen eventuell aufkeimenden Aufstand leichter niederschlagen zu können und gleichzeitig größere Mengen an Waren zu transportieren, die in den neu gebauten Grand Magasins, wie dem Bon Marché, der in Solas 1883 erschienenen Roman »Das Paradies der Damen« einging, verkauft werden konnten. Eine amerikanische Freundin, die in London lebt, nimmt Paris seine liebliche Schönheit übel, die, wie sie nur teilweise scherzhaft argumentiert, nur um den Preis der Kollaboration mit den Nazis erhalten geblieben ist. Dann doch lieber die ehrliche Hässlichkeit des Nachkriegs-Londons, sagt sie, und hat nicht Unrecht. Andererseits hat sich auch London, ebenso wie Paris, die Taschen voll gemacht und seine Wunder auf den Verwüstungen des Empires aufgebaut. Heute wird nach der Vorschrift des Fassadisme in Paris die Uniformität der osmanschen und prä-osmanschen Gebäude erhalten, aber nicht unbedingt das Haus dahinter. Eine kontroverse Praktik, die einen, meiner Ansicht nach, interessanten Kompromiss ermöglicht und innerhalb der traditionellen Pariser Ästhetik eine hybride Art von Strukturen erschafft. Doch ich kann den Standpunkt der Antifassadisten nachvollziehen. Die Gebäude würden dadurch auf hübsche Kulissen reduziert. Ich weiß nicht, ob ein solcher Fassadenerhalt in jeder Stadt funktionieren würde und selbst in Paris wird es manchmal schlecht gemacht, aber im Prinzip habe ich nichts dagegen. In dieser obersten Schicht liegt das Destillat einer ganzen Kultur und ohne sie wäre Paris nicht Paris. Im 4. Arrondissement wurde die Vorschrift so extrem umgesetzt, dass dort von einem Hotel Particulier aus dem 17. Jahrhundert nur noch ein entzückender freistehender Türdurchgang auf der Rue Beautreilly übrig ist. Dahinter steht, ohne jede Verbindung zu dem alten Durchgang, ein Betongebäude aus den 60ern. Das ist Frankreich für dich, nörgelte ein Ex-Freund einmal, als wir daran vorbeikamen. Eine Tür, die nirgendwo hinführt. Wenn ich in den Straßen von Paris nach Spuren der Zeit suche, nach Narben von Revolutionen und Umbrüchen, suche ich nach Beweisen dafür, dass die Pariser gegen das angekämpft haben, was ihnen aufgezwungen wurde, und nicht nur versuchten, ein möglichst ungestörtes Leben zu führen. Zwischen 1789 und 1871 erlebten diese Menschen etwa alle 20 Jahre einen Aufstand. Ich versuche zu begreifen, wie sie es geschafft haben, sich zu erheben, wie eine Ansammlung ganz normaler Menschen einen König stürzen und die Welt umgestalten konnte. Schauplatzwechsel. Lauren Elkin war bereits mehrere Male in Venedig und hat viele Spaziergänge durch die Lagunenstadt unternommen. Dennoch fühlte sie sich nicht in der Lage, über die Serenissima zu schreiben. Deswegen beschloss sie, für einen Monat dort zu wohnen und am Istituto Venezia Italienisch zu lernen und sich mit dem Leben der Venezianer zu beschäftigen. Ich versuche, die Freiheit zu genießen, nichts zu tun und keine Termine zu haben. Mein Koffer hat zwar Rollen, ist aber trotzdem schwer und ich muss über viele Brücken gehen. Brücken der venezianischen Art mit mindestens 7 Steinstufen auf jeder Seite. Statt den Koffer die Brücke hinauf und hinunter zu tragen, löse ich das Problem, wie man mir später sagte, auf typisch venezianische Art. Ich ziehe ihn die Stufen hinauf und dann ziehe ich ihn wieder hinunter. Diese Lösung ist nicht ideal. Die Touristenmassen sind dicht und ich versuche zu vermeiden, dass jemand über mein Gepäck stolpert, aber nicht jeder schaut, wohin er läuft und naja. Schließlich, nachdem ich der Stadt, ihren Einwohnern und Besuchern so geringen Schaden wie möglich zugefügt habe, schaffe ich es zurück zur Vaporetto-Station San Stai, setze mich auf die Stufen von Sant'Eustachio und der Wind vom Canal Grande trocknet den Schweiß auf meiner Kopfhaut, während ich darauf warte, dass es 4 Uhr wird. Ich bin zwar Touristin, aber sehe mich als eine von der guten Sorte. Ich bin hier, um die Stadt zu beobachten, nicht um hier Ramsch zu kaufen. Als gute Touristin hoffe ich darauf, dass die Stadt sich mir öffnet und sei es nur einen Spalt breit. Ich hoffe, dass ich Orte finden werde, die sich einzigartig anfühlen und sich lohnen. Ich hoffe auf gutes Essen und gute Drinks. Ich mache Fehler. Obwohl ich versuche, sie zu vermeiden und etwas Besseres suche, lande ich zum Mittagessen doch in einer Touristenfalle unter der Ponte dell'Accademia, eine sogenannte Snackbar. In der Wüste von Dorsoduro bin ich hier zusammengebrochen und dazu verdammt, den Sand zu essen. Mein Hunger ist so groß, dass mir alles egal ist. Die ausgestellte Speisekarte lockt mit einer Pizza Margherita für 7 €. Als sie gebracht wird, ist die Kruste so hart, dass ich sie unmöglich schneiden kann, ohne den ganzen Tisch zum Wackeln zu bringen. Die Kellner beäugen mich misstrauisch. Bin ich schlecht fürs Geschäft? Von meinem Platz aus habe ich einen guten Blick auf die sich ausruhenden Touristen. Einige haben sich bis zu 3 Kamerataschen um die Beine oder Hüften geschnallt, als wären es Waffen. Es ist ein solches Klischee, Touristen als Armee zu bezeichnen, aber wie so viele Klischees ist es wahr. Sie kommen als organisierte Gruppe in Uniform, die gleichen Shorts und Turnschuhe, die gleichen Baseballcaps mit der Aufschrift Mount Laurel Soccer in Italy. Sie schreiten im gleichen Tempo voran und werden von jemandem getrieben, der, bewaffnet mit einem Regenschirmbajonett, Anweisungen brüllt. Ich habe keine Armee. Ich bin eine arme Autorin in einem fremden Land. Ich habe keine Pufferzone und ich will niemandem etwas Böses. Trotzdem bin ich nicht anders. Ich bin hier, um von diesem Ort mitzunehmen, so viel ich kann. Und ich bin bereit, den erforderlichen Preis dafür zu bezahlen. Manchmal habe ich Glück. Die Kellnerin in einem Café auf dem Campo Santa Margherita ist schroff, aber freundlich. Tensione ragazzi, un altro Martini Bianco? Leuchtend blaue Judohose, rotes T-Shirt, die Haare hochgesteckt und eine Flasche Glasreiniger an der Gürteltasche. Sie bringt mir Kartoffelchips zu meinem Spritz. Ich bin im südlichen Teil der Stadt, weil hier mein Roman spielt. Meine geheime Synagoge sollte nicht im jüdischen Ghetto stehen. Es musste ein überraschender Ort sein. Irgendwo, wo sie niemand suchen würde. Mir gefielen der Klang und die Bedeutung von Dorso Duro, harter Rücken. Der einzige Teil Venedigs, der auf so etwas Ähnlichem wie Terra Firma erbaut wurde. Hier ist auch die Universität. Deshalb passt der Ort zu Catherine. Ich lasse den Blick über die Häuser schweifen, die den Platz umgeben, und überlege, Catherine in einem davon wohnen zu lassen. Langsam werde ich betrunken. Ich muss mich an die Arbeit machen. Ich muss aufpassen. Es ist 17:45 am Abend. Die Glocken hören hier nie auf zu läuten. Jede Viertelstunde läuten sie für 15 Minuten. Menschen verrücken Stühle und Tische, leeren Gläser und lesen Zeitungen, küssen sich auf beide Wangen, ziehen an Zigaretten, zeigen mit den Händen Größen und Höhen an, geben Wegbeschreibungen, wackeln unter dem Tisch mit den Knien und erklären Dinge, rufen »Ah«, wenn sie verstehen. Der bevorzugte Kleidungsstil ist offenbar. Fließende Stoffe und außergewöhnlicher Schmuck. Ein zeitunglesender Mann mit Bart hat einen Artikel aufgeschlagen, dessen Überschrift mit »Quando Tintoretto« beginnt. Den Rest kann ich nicht lesen. Von meinem Platz aus sehe ich zwei Pizzerien und einen Bioladen mit dem Namen Planet Earth. Hunde bellen, Babys schreien, in der Nähe dudelt ein Radio. Wieder Glocken läuten. Der Boden ist aus Pflastersteinen, nicht aus Kopfsteinpflaster, wie ich gedacht hätte. Sie sind jeweils etwa 30 Zentimeter lang und 15 Zentimeter breit. Grau und porös und mit lauter kleinen Pfützen übersät, die aussehen, als wären sie von unten durch den Stein gesickert. Ich halte alles in meinem Notizbuch fest. An einem Abend treffen Laura und ich uns mit einigen Bekannten im Banco Giro, einer Bar mit Restaurant am Ufer des Canal Grande in der Nähe der Rialto-Brücke. Im Licht des späten Abends stehen wir draußen und trinken leuchtend orangefarbenen Spritz. Da drüben ist Toni Negri, sagt einer ihrer Freunde, denn wir befinden uns in einem jener Lokale, in die marxistische Philosophen gehen, um sich unters Volk zu mischen. Am nächsten Abend ziehe ich allein los und entdecke unter freiem Himmel eine Pizzeria namens Il Refolo. Man rückt mir einen Tisch zurecht. Ich bin die Einzige, die hier allein zu Abend ist. Zur Gesellschaft lese ich Die Flügel der Taube. Links von mir sitzt eine größere Gruppe von Menschen an einem Tisch, die Englisch und Italienisch sprechen. Ich lächle ihnen zu, durch ihre Nähe fühle ich mich weniger allein. Dann fährt in einer Gondel ein braungebrannter Mann mit einer Brille aus blauem Kunststoff vor und tritt auf die Restaurantterrasse, woraufhin am Tisch neben mir Beifall ausbricht. Es ist Peter Weller. »Man wird nur einmal 60«, sagt Robocop und setzt sich an den Kopf der Tafel. Das war der erste Teil unserer zweiteiligen Reihe über die Flaneuse. Frauen erobern die Stadt. Der amerikanischen Autorin Lauren Elkin. Die Sprecherinnen waren Lisa Wagner und Katja Schild. Das Buch ist im BTB Verlag erschienen, in der Übersetzung von Cornelia Röser. Diese Sendung können Sie 4 Wochen lang im Stream nachhören. Schauen Sie unter Bayern 2 Radiotexte. Auch in der kommenden Woche werden wir mit Lauren Elkin durch weitere Metropolen der Welt bummeln. Bis dann. Schöne Ostertage wünscht Ihnen Ihr Antonio Pellegrino.